Dieser Sommer liegt im Sterben, wie auch der vom letzten Jahr. Kalte Nebel fallen vom Himmel, zaubern Eisblumen ins Haar. Wir stehen auf dem Bahnsteig, dein Mantel reicht für zwei. Du flüsterst und dein Atem weht, wie Rauch an mir vorbei.